Bayerns Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Themennacht, eine offene Runde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der sollte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Tanja. Tanja ist 22. Hallo Tanja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Genau, mein Thema ist, ich bin ein bisschen verwirrt über meinen Ex-Freund, sagen wir mal so. Mhm. So, wir waren 2 Jahre lang zusammen und von einem Tag nach dem anderen kam plötzlich ein SMS, dass er mich sehen möchte. Und dann hat er uns getroffen und dann macht er Schluss. Also ganz plötzlich. Ja, wann war das, dieses Schlussmach? Heute vor genau einem Monat. Heute vor einem Monat? Mhm. Genau. Nach 2 Jahren? Genau, nach 2 Jahren. Und die Gründe, die waren einfach, dass er gemeint hat, dass wir zu verschieden sind und dass er sich keine Zukunft mit mir vorstellen kann und dass er einfach sein eigenes Leben leben möchte. Ja. Ohne mich. Ja. Das ist hart zu hören, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Vor allem, das kam ja auch überraschend. Also, wirklich von einem Tag nach dem anderen. Er hat keinerlei Andeutungen vorher gemacht. Nee, überhaupt gar nicht. Er hat sich nicht beschwert, nicht irgendwas kritisiert, dich kritisiert, seinen Unmut geäußert, irgend sowas. Nee, also es ist auch so, also ich bin halt Italienerin, Sizilianerin, um besser gesagt. Und ja, und die Mentalität bei uns ist wahrscheinlich etwas anders, sag mal ein bisschen strenger, ne? Mhm. Und er ist Deutscher? Halt, genau. Mhm. Und es ist halt so, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht gesehen hätten. Also meine Familie hat ihn auch komplett akzeptiert. Er durfte auch zu mir nach Hause, ich durfte zu ihm. Mhm. Und also ja, klar, also ich durfte zwar nicht jetzt die ganze Nacht weg, das durfte ich jetzt nicht, aber ich durfte auch nicht bei ihm schlafen oder so, aber ich denke, das ist doch alles kein Grund, irgendwie da mit mir Schluss zu machen. Hm. Ich finde es alles ein bisschen komisch, weil am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch über unsere Beziehung, habe gemeint, das kann nicht funktionieren, weil er auch einen komplett anderen Lebensstil als ich habe. Hm. Und er hat immer zu mir gesagt, dass er das nicht hören möchte, dass ich mir keine Sorgen machen muss und dass es schon klappen wird. Was ist denn das für ein komplett anderer Lebensstil, den er hat? Ja, sagen wir mal so, also er geht und kommt, wenn er will, aus dem Haus. Er macht einfach, was er will. Er kann auf Partys und ja. Wie alt ist er? 26. 26. Mhm. So, jetzt hat er dir das so gesagt, quasi vor den Kopf geknallt. Und danach war dann wirklich Sendepause zwischen euch beiden. Seitdem habt ihr euch nicht mehr gesehen und gesprochen. Wir hatten uns ein paar Mal zufällig gesehen. Mhm. Und dann blockt, also dann redet er immer noch so Sachen wie Hallo, wie geht es dir und so. Mhm. Aber er kann mir nie in die Augen schauen. Das ist das Komische, weil er blockt immer total ab. Also ja. Er schaut mich auch immer so ganz kurz an und dann schaut er immer ganz weg, als ob er irgendwie was zu verheimlichen hätte. Ja, vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen und es tut ihm leid oder ihm ist die ganze Situation unangenehm. Leidest du denn sehr unter Liebeskummer jetzt? Also jetzt momentan, also seit ein paar Tagen fängt es an, besser zu werden, aber... Ja. Es war wirklich sehr hart, weil vor allem Dinge, es kam ja auch wieder von einem Tag nach dem anderen. Ja. Warum rufst du mich an? Ja, es ist so, weil ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil er hat mir noch eine SMS geschrieben, ungefähr eine Woche, nachdem wir uns getrennt haben. Mhm. Und da hat er geschrieben, dass ich was Besseres verdient habe, dass er selbst weiß, dass er sich gerade wie ein Arschloch verhält und dass er versucht, sich hinter einer coolen Maske zu verstecken. Mhm. Und das finde ich komisch, weil er ist praktisch die Überzeugung, dass er das Richtige gemacht hat, aber ich denke, er verhält sich aber nicht so, weil er hat mir halt oft auch angerufen, hat gemeint, ob wir uns vielleicht treffen können zum Kaffee und um mal die Sache zu besprechen. Und immer wenn es dann soweit ist, dann schreibt er mir nochmal eine SMS, dass er absagen muss, weil er noch für die Uni was tun muss oder noch für die Arbeit und dass er keine Zeit hat. Also da ist irgendwas vielleicht nicht ganz klar bei ihm. Genau. Als er dieses Schlussmachgespräch mit dir geführt hat, hast du doch sicher ein bisschen noch nachgehakt und gefragt, ja warum, wieso und was sind denn so die Einzelheiten vielleicht, hat er sich denn vielleicht noch ein bisschen konkreter ausgedrückt? Nee, er hat mir gesagt, er hat dann auch gemeint, dass wir einfach zu unterschiedlich sind und dass er am Anfang gedacht hat, dass die Liebe stärker wäre und dass wir das schaffen. Hat er denn eine Aussage über die Liebe gemacht? Liebt er dich denn nicht mehr? Ja, also er hat gemeint, dass zwar noch Gefühle vorhanden sind, aber nicht mehr so, dass man eine positive Beziehung führen kann. Also ist so ein bisschen unklar, ne? Vor allen Dingen, wenn er dann noch dir in Simse schreibt, nochmal treffen und reden und so weiter, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Eben, genau. Und immer wenn es dann soweit ist, dann sagt er immer ab aus irgendeinem Grund. Wann hat er das letzte Mal dir den Vorschlag gemacht und dann wieder abgesagt? Das war vor ungefähr 1,5 Wochen, 2 Wochen. Wie hast du denn auf diese Absage reagiert dann? Ja gut, am Anfang habe ich gedacht, gut, das kann ja voll vorkommen, weil er momentan noch ein bisschen Stress ist wegen der Uni. Ne? Ja gut, aber das war ja nicht das erste Mal, wie du mir sagst. Ja genau, aber dann später wird es dann schon komisch. Und dann einmal habe ich ihn angerufen gehabt und habe gemeint, sag mal, was ist denn mit dir los? Einmal sagt er, du willst mich sehen und dann doch nicht. Ich meine, was soll das? Ne? In dieser Zeit, während eurer Beziehung, hattet ihr Sex miteinander? Ja. Ihr habt miteinander geschlafen? Genau, ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass es... Für ihn auch schön war und war es für dich schön? Ja, das auf jeden Fall. Weißt du, was ich auch nicht verstehe ist, weil es war ja an einem Montag, dass wir uns so getrennt haben und ich war das ganze Wochenende noch bei ihm und dann hatten wir ja auch Sex. Also das war alles ganz normal. Wie gesagt, das kam alles so plötzlich. Manchmal schlägt so etwas plötzlich zu. Das ist dann immer ganz schrecklich für den, der verlassen wird und man steht vor einem Riesenberg voller Fragezeichen. Und versteht es nicht und ist immer auch sauer auf den anderen, weil der andere ja irgendwie schon hätte mal früher den Mund aufmachen können. Denn so eine Erkenntnis, die er dir gesagt hat, die fällt nicht vom Himmel. Die hat er nicht innerhalb von ein paar Stunden bekommen, sondern das hat sich angebahnt und er hat nichts gesagt. Ich würde dir Folgendes vorschlagen, Tanja, damit du die Sache nicht endlos mit dir herumträgst. Wenn dir wirklich an einem Gespräch noch liegt... Dann ergreife du nochmal die Initiative und bitte darum. Ja, wie gesagt, ich habe ihn auch gestern oder vorgestern SMS geschrieben, dass ich gerne bereit wäre nochmal für ein Gespräch. Und er hat gar nicht zurückgeschrieben, gar nichts. Mach das nochmal. Schreib aber dazu, wenn er sich dann jetzt nicht meldet, dann möchtest du nie wieder von ihm irgendetwas hören und möchtest auch nie wieder eine Mail oder irgendetwas von ihm bekommen, gar nichts. Genau, das war auch meine Frage, was ich tun soll. Ich habe auch mit meinem Freundeskreis drüber gesprochen und die finden es natürlich auch alles komisch, also wie es sich verhält. Und die Sache ist, dass da jetzt eine Klarheit für dich reinkommen muss. Genau. Wenn du hast für dich das Bedürfnis, mit dem nochmal zu reden. Ja. Ja. Steht dahinter noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder in die Gänge kommen könnte? Ich weiß es nicht, weil er hat mir letztens gesagt, dass er mich nicht mehr liebt. Aber wie gesagt, das hat er mir per SMS geschrieben, weil wenn wir uns dann zufällig sehen, seine Augen sagen aber was ganz anderes. Ja, aber da interpretiert man auch gerne ein bisschen rein, wenn man verlassen wurde. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde ihm nochmal eine SMS schicken, aber mit dem Zusatz, wenn er sich nicht meldet und nicht darauf reagiert, dann möchtest du nichts mehr von ihm wissen. Und dann ist die Sache gegessen, dann ist es vorbei. Okay. Dann ist es wirklich vorbei. Und wenn er dir jetzt auch schon gesimst hat, dass er dich nicht liebt und ach, das ist so ein Hin und Her. Also, Eva, ich habe ihn auch gesagt, warum hast du mich denn nie darauf angesprochen? Wir können doch darüber reden. Ja. Und er hat einfach gemeint, ja, er hat keinen Grund gesehen, darüber zu reden. Reden, das bringt nichts. Ach, Tanja, weißt du, warum die meisten Leute nicht reden wollen? Weil sie zu feige sind. Weil sie einfach zu feige sind. Und dann kommen immer so komische Ausflüchte, ja, ich möchte den anderen ja nicht verletzen oder sowas, wie du gerade gesagt hast, der sah keinen Grund dafür. Letztendlich ist das eine Frage fehlenden Mutes. Schick dem nochmal so eine SMS und dann hoffen wir, dass da eine klare Linie reinkommt, okay? Okay, dann mache ich das so. Liebe Tanja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, die auch Richard gewählt hat, 45 Jahre. Guten Morgen, Richard. Ja, hallo, ich bin's. Ich hätte nur eine Bitte. Ich wollte eigentlich heißen Max. So, dann sagen wir einfach Max zu dir. Ist das in Ordnung? Ja, sehr gerne. Max und der Max ist 45. Ja. Das stimmt aber. Wie bitte? Das stimmt mit 45. Das ist richtig. Ja, um was geht's denn, Max? Ja, also bei mir ist es so, dass ich mit 39 Jahren erfahren habe, dass ich einen anderen Vater hatte. Ja. Hatte deshalb, weil der Vater 1977 verstorben ist. Der wirkliche Vater. Der wirkliche Vater. Und meine Mutter mir das erst offenbart hat, als ich 39 war. In welchem Zusammenhang oder in welcher Situation hat sie dir das offenbart? Ja, sie wurde von meinem Sozialen oder vom Stiefvater, nennt man mal Stiefvater, also von meinem sozialen Vater mit einem Vaterschaftstest konfrontiert. Ach. Ja, und war ja auch in der Annahme, dass ich der Sohn... Wann hat denn der ich nenne mal Stiefvater, ist ein geläufiger Begriff. Das ist in Ordnung, finde ich auch. Wann hat denn der Stiefvater diesen Vaterschaftstest gemacht? Wie alt warst du da? Da war ich noch 38, das war... Ach. Hat er mir zwei Zigarettenkippen entwendet und hat die dann mit zu sich nach Hause genommen. Und er war ja damals nicht mehr mit meiner Mutter zusammen. Die beiden haben sich ja getrennt, da war ich 5. Ach so. Ja. Aber in all diesen Jahren hast du angenommen und er hat auch angenommen, dass du sein Sohn bist. Genau. Was glaubst du, warum hat er nach so vielen, vielen, vielen Jahren diesen Vaterschaftstest gemacht? Also so, meine Entwicklung, die ist nicht ganz, sage ich mal, normal verlaufen, wie immer man das auch deuten mag, das Wort. Was heißt denn das, nicht normal verlaufen? Also es ist so, ich bin ja, wenn ich mal so sagen möchte, ich bin mit 14 bin ich depressiv geworden. Und mit 20 bin ich manisch-depressiv geworden. Und ich wurde aber aufgefordert, das nicht so, ich will das ja auch nicht an die große Glocke hängen. So, und lebte ja eigentlich immer mit dieser Krankheit, mehr schlecht als recht. Ja. Und habe ich so durchgewurschtelt. Und dann in einem Alter von 39, denke ich mir mal, ihm müssen schon früher immer mal Zweifel gekommen sein. Ja, aber meine Frage war, was hat den Mann angetrieben, diesen Vaterschaft? Ich habe ja in der Zeit, wo ich dann auch sozusagen meine soziale Situation immer brisanter wurde und immer schwieriger wurde, fing ich ja an zu rebellieren. Hm. Also ich habe eigentlich rebelliert, da war ich 16, 17, okay, gegen die Mutter. Ja. Aber nie so gegen ihn. Und dann so mit 39, dann habe ich das dann endlich, sage ich mal, auf die Reihe gekriegt, um mir zu sagen, halt, stopp. Ach so, da hast du gegen ihn auch rebelliert. Fing ich dann, ja. Fingst also, du an zu rebellieren. Und ja. Da war er zornig und nach dem Motto, ist das überhaupt mein Sohn? So ungefähr. Und wie war denn, lass mich fragen, wie war denn dein Verhältnis früher zu diesem Stiefvater? Also ich möchte mal so sagen, das war eigentlich ganz gut. Ja, also er war eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und war auch freundlich zu mir. Ja. Na gut, aber irgendwas ist dann passiert, dass er einen Zweifel, vielleicht hatte er schon immer einen Zweifel gehabt und das brach dann noch neu. Was heißt denn eigentlich, wenn man mit 38, 39 gegen den Vater, gegen den Stiefvater rebelliert? Was hast du denn da gemacht? Ich habe aufbegehrt, also ich habe geschimpft, ich habe auch mal geschrien. Ja, das habe ich ja nie getan. Ich war ja immer eigentlich so erzogen, wohlerzogen im wohlverstandenen Sinne. Mhm. Aber deine Eltern haben ja nicht zusammen gewohnt. Nein. Das heißt, hast du ihn denn überhaupt oft gesehen? Es gab Zeiten zwischen 1998 und 2000, da habe ich ihn gar nicht gesehen. Und dann fing das, dann haben wir uns immer wieder getroffen. Ah ja. Ja. Wohnst du jetzt noch bei deiner Mutter oder wohnst du alleine? Ich wohne alleine. Du bist alleine. Also ich wohne jetzt schon seit etlichen Jahren alleine. So, jetzt hat er diesen Vaterschaftstest wahrscheinlich illegal machen lassen. Das war zu der damaligen Zeit noch nicht. Ach so, verstehe. Zu der damaligen Zeit, das kam dann erst. Ah ja, okay, ja. So. Dann kam also heraus, dass er nicht dein Vater ist. Genau. Wem hat er das zuerst erzählt? Dir oder deiner Mutter? Meiner Mutter. War deine Mutter denn immer davon ausgegangen, dass er der Vater ist oder wusste die das? Meine Mutter wusste definitiv, dass sie sozusagen mit einem anderen Mann geschlafen hatte und sie wusste es immer. Aha, also ganz definitiv. Es gibt ja schon mal, dass Frauen dann auch nicht so ganz sicher sind. Und nein, aber das war sehr offensichtlich, weil zu der damaligen Zeit mein Stiefvater gar nicht im Lande war. Hm. Der war im Ausland. Und sie hatte wohl mit einem Kollegen von ihm, sozusagen, wollen wir es mal nennen, ein Techtelmechtel. Also ganz klar muss es ja nicht gewesen sein, sonst wäre dein Stiefvater ja schon früher drauf gekommen. Also so eine Grauzone muss da gewesen sein, nach dem Motto, das hätte ja auch sein können. So. Das ist mir auch schleierhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hast du denn jetzt auf deine Mutter reagiert? Ich meine, das ist ja schon starker Tobak. Deine Mutter hat dich so viele Jahre, Jahrzehnte belogen. Ja. Wie hat sie das vor dir begründet? Gar nicht. Wie gar nicht? Hast du nicht gefragt, warum hast du das getan? Sie hat mir nicht viele Dinge rausgelassen über all das. Und ich musste auch immer wieder fragen, also wie war er denn? Und der wirkliche Vater. Mhm. Genau. Mhm. Was hat er denn für eine Augenfarbe gehabt, für eine Haarfarbe? Mhm. Ja. Aber sie hat dir nicht die Frage beantwortet, warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich habe sie mal konfrontiert, einmal. Mhm. Und da war sie dann auch in Tränen ausgebrochen und hat sich dann sozusagen bei mir entschuldigt. Mhm. Naja, immerhin. Aber sie hat es nicht begründet, warum sie es nicht gesagt hat. Sie hat sich entschuldigt, immerhin, aber sie hat es nicht erklärt. Sie hat immer wieder betont, also ich meine, sie hat wohl schon, also sich auch darüber, mit mir gesprochen. Mhm. Sie hatte selbst auch soziale Ängste. Also ich meine, sie lebte auch quasi bei ihrer Mutter im Haus. Und die zu der damaligen Zeit war das natürlich auch alles etwas anders. Okay, also, aber sie hättest dir ja später sagen können, als du erwachsen warst. Richtig. Ein Freund von mir hat ja auch mal behauptet, sie hätte mir das sagen sollen, als ich dann 18 war. Heute bist du 45. Die Sache liegt jetzt 6 Jahre schon zurück und du meldest dich bei mir zu dem Thema. Warum? Ich habe schon öfters mal probiert, bin aber nie durchgekommen und habe meine Sache auch immer, sage ich mal, als zu trivial empfunden. Und auch wie ich mich dann ausdrückte und geredet habe, war es vielleicht noch nicht so weit. Mhm. Und ich denke mir mal, dass ich heute sehr viel weiter bin als vor 2, 3 oder 4 Jahren, wo ich auch immer, ich habe deine Sendung ja immer verfolgt oder immer wieder. Ja. Und kann dir nur sagen, dass ich nur bestätigen kann, dass Reden hilft. Ja, ja. Also. Von daher wollte ich dir auch gratulieren, also für diese Sendung, die du machst. Dankeschön. Daher auch, das trifft dann auf dich auch zu, weil ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein erheblicher Schock ist, wenn man mit 39 erfährt, dass der Vater, der gar nicht der eigentliche Vater ist, von dem man es immer angenommen hat. Wie sieht es denn heute aus, eben nach 6 Jahren? Du hast viel wahrscheinlich darüber gesprochen in deinem Umfeld. Ja. Hast du viel gesprochen in deinem Umfeld darüber? Ich habe viel gesprochen. Ja. Geht es dir denn heute, hast du das jetzt so verarbeitet und eingeordnet oder wuscht also, immer noch sowas innerlich durch dich? Ich habe jetzt im März, April letzten Jahres eine Verhaltenstherapie begonnen wieder, weil ich wusste, ich muss mit einem Menschen reden. Mhm. Ja. Und die Brisanz zwischen dieser, sage ich mal, versuche es mal so auszudrücken, das ist nicht allein die Tatsache, zwischen meiner Erkrankung und der verlorenen Sohnschaft zum Vater, sondern auch die Zeit. Und zu meinem Vater, zu meinem Stiefvater blieb nicht die Zeit der Loslösung in dem Sinne, wie es ein Kind vollzieht. Mhm. Das geht ja auch ähnlich mit der Mutter. Verstehe. Ja. Das heißt, du hast auch gar keinen Kontakt mehr jetzt zu dem Stiefvater? Doch, sporadisch. Ja. Also er lebt heute in einer anderen Stadt, weiter weg, und er ruft immer mal wieder an. Das ist ja, weil er mich gebeten hatte, oder er sagt dann zu mir, hat eine andere Frau. Ja. Und er sagt halt immer wieder, ich melde mich wieder. Mhm. Ja. Aber sehr traurig ist natürlich, dass du deinen wirklichen Vater nicht mehr kennenlernen kannst. Ja. Und dass auch. Der ist 1977 verstorben. Genau, hast du ja gerade gesagt. Und dass deine Mutter da auch nicht so bereit ist, viel zu erzählen. Das war dann nur so eine Affäre, die beiden miteinander hatten. Genau. Du weißt gar nicht mal, ob die verliebt war oder ob es eine reine Sexgeschichte war, weißt du nicht? Ja, also die mochten sich, die fanden sich sympathisch, die waren in einer Clique. Mhm. Und so ist das dann halt gekommen. Ja. Wie lebst du heute? Hast du eine Familie oder lebst du alleine? Nee, ich lebe alleine. Lebst alleine? Mhm. Ja. Und ich meine, ich hätte gerne Partnerin, aber es ist halt nicht so leicht, jemanden zu finden. Ja. Aber ich hatte schon Freundinnen, also ich meine, Gott sei Dank. Also ich. Auf jeden Fall wolltest du mir mal diese Geschichte so erzählen, die ja schon sehr, schon ungewöhnlich ist. Ja. Und kann, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass einen das sehr umhaut und dass man da auch eine ganze Weile dran zu knabbern hat. Das ist richtig, ehe man das so für sich auf die Reihe. Weil es ja die eigenen Wurzeln betrifft. Und ein Teil deiner eigenen Identität ist ja zusammengebrochen, nachdem du das erfahren hast. Ne? Weil der, ja. Der Vater, von dem du es angenommen hast, ist ja dann nicht mehr dein Vater. Und man geht dann auf diese. Das ist auch sehr schwer gewesen, ja. Aber ich freue mich, dass es sich so einigermaßen wieder beruhigt hat bei dir. Kann dir sehr gerne noch ein Gespräch anbieten, Max, bei meinem Psychologen, wenn du möchtest. Ja. Das machen wir sehr gerne. Dann würde ich dich bitten, aufzulegen. Das ist aber alles jetzt in Ordnung. Also ich fand das Gespräch sehr schön und ich wollte nur am Schluss noch sagen, es gibt so einen Satz, manche halten ihn vielleicht für lapidar, aber ich sage, es gibt immer einen Weg und ich will auch anderen Mut machen, also weil gerade ich meine, meine Erkrankung, die ich habe und die ich jetzt auch schon so viele Jahre mit mir rumtrage, es ist immer wieder weitergegangen. Sehr gut, dass du es so gesagt hast. Ja. Lass mir das mal ganz einfach so stehen, lieber Max. Ja, okay. Dann legst du auf und wir melden uns nochmal bei dir. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Stefan. Nee, mit Stefanie. Stefanie, 24. Ja. Das habe ich einen Mann aus dir gemacht. Hallo, Domian. Stefanie, um was geht's denn bei dir? Ich wollte über meine Krankheit reden. Was hast du für eine Erkrankung? Ich bin magersüchtig. Seit wann schon? So, dass ich es akzeptiere, seit circa 3 Jahren. Mhm. Und vom Beginn an, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, aber circa 6-7 Jahre. Mhm. 6-7 Jahre. Magersucht heißt jetzt genau konkret in deinem Fall, dass du sehr, sehr wenig isst? Oder heißt es auch, dass du erbrichst? Innerhalb der letzten 3 oder 4 Jahre war schon einiges dabei. Also sowohl mit Erbrechen als auch sportliche Höchstleistungen quasi zu erbringen. Ah, ja. Aber aktuell wieder nur das reduzierte Essen. Das reduzierte Essen. Wenn ich fragen darf, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Aktuell bin ich bei 54 Kilo, bei einer Größe von 1,70. Ja, 54, 1,70. Mhm. Wie viel isst du am Tag? Ist halt sehr unterschiedlich, aber im Moment reduziere ich das halt so, dass ich so circa 3 Knäckebrote esse. Und wenn ich halt Hunger habe zwischendurch, dann esse ich halt viel Schlangengurke. Das füllt den Magen und hat halt keine Kalorien. Was isst du, Schlangengurken? Ja. Was ist das, Schlangengurken? Ganz normale Salatgurken. Ach so, ganz normale Salatgurken. Mhm. Wie weit warst du schon mal unten mit dem Gewicht? Bei 49 war ich. Bei 49. Hast du schon Therapien gemacht? Ich habe angefangen, ja. Habe dann aber nach, ich glaube, 5 Sitzungen aufgehört, weil der Beginn war schon, dass der Therapeut gesagt hat, wir können zwar an den Symptomen was tun, aber geheilt werden wir sie nicht bekommen. Dafür ist die Krankheit halt schon so, zu lange in ihnen. Und das hat mir schon so ein bisschen die Hoffnung genommen. Hör mal, bei welcher Schnarchnase warst du denn da? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wirklich, wie kann man denn das sagen? Wenn du seit 6 Jahren eine Essstörung hast und da sagt man einer Patientin auch nicht, wir können sie nicht mehr heilen. Ja, vor allen Dingen war das halt auch wirklich schon so zur Gesprächseröffnung, was einem dann auch wirklich den Mut nimmt. Und im Nachhinein habe ich halt auch relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Als Beispiel wollte ich halt mich versichern gegen Berufsunfähigkeit, wo man dann nicht mehr genommen wird oder wo ich nicht mehr genommen wurde und wo man dann halt auch Angst hat, was die Zukunft betrifft, falls man, ne, also. Ja, okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Das erste Thema ist, dass du an einen Psychologen gerätst, der dir jegliche Hoffnung nimmt und dich völlig entmutigt. Und auch, also zum Teil halt auch Worte benutzt hat, die halt einfach für mich nicht gingen in dem Zusammenhang. Also das war halt mehr in meiner bulimischen Zeit, wo er dann ständig immer wieder sagte, kotzen. Und das ist für mich ein Wort, ich weiß nicht, ob das irgendeinen psychologischen Hintergrund hatte, aber das hat halt jedes Mal so einen kleinen Schock so in mir ausgelöst. Also weil ich das Wort halt sehr negativ finde. Ich meine, das so war, ist ja gar keine Frage, aber man kann es ja auch anders sagen. Ja, ja. Wie lebst du, Stefanie? Gehst du einem Beruf nach? Kannst du das? Ja, ich bin Angestellte. Angestellte. Und hast du eine Beziehung? Ich hatte bis vor kurzem eine Beziehung. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Essstörung ein großes Problem auch in der Beziehung war? Anfangs habe ich gedacht, er kriegt es nicht mit. Wir wohnen auch aktuell noch zusammen. Anfangs habe ich gedacht, er kriegt es halt nicht mit, weil ich das ja ganz geschickt gemacht habe und ein Doppelleben geführt habe. Aber letzten Endes kam dann halt doch raus, dass er also sehr verletzt war und Er war dann auch der ausschlaggebende Grund für die Therapie, die ich begonnen hatte. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 2,5 Jahre. Und du hast geglaubt, er bekommt das nicht mit, wenn du extrem wenig isst, wenn du 2 Knäckebrote am Tag isst? Ja, ich habe halt immer gesagt, ich habe zum Beispiel auf der Arbeit schon gegessen oder ich war noch bei meinen Eltern oder die Lügen werden ja unendlich. Ja, ja. Und vielleicht kam da auch noch die bulimische Phase rein, dass du es erbrochen hast, wenn du mit ihm was gegessen hast, vielleicht. Genau. Und dann hast du es so kaschiert und man lügt und lügt und lügt. Und, genau. Und er hat dich dann auch bewegt, zu der Therapie zu gehen. Ja. Mhm. Bist du da wirklich auch mit voller Überzeugung hingegangen oder hast du es ihm zuliebe nur getan? Am Anfang war es halt wirklich nur dieses, ich muss jetzt was tun, sonst ist die Beziehung hinüber. Mhm. Aber ich hatte halt schon den Wunsch nach Heilung, klar, mhm. keine Frage. Ich meine, also ich finde es halt immer sehr schwer, irgendwie, wenn Mädchen irgendwie einfach nur abnehmen wollen und halt nicht sehen, was da alles hinterstecken kann. Mhm. Also ich weiß selber, wie es ist. Ich habe auch angefangen mit einer Diät und viele, so habe ich manchmal das Gefühl, die wünschen sich das und die wissen nicht, was da neben dem Körper halt noch hintersteckt an seelischen Schmerzen halt. Mhm. Kannst du diese seelischen Schmerzen mal ein bisschen beschreiben? Also bei mir geht es halt sehr einher mit Depressionen, also insbesondere wenn ich dann halt zu viel in meinen Augen gegessen habe, dass ich dann halt wirklich völlig mich schlecht fühle, machtlos und mhm. also die Krankheit ist halt irgendwo so ein Machtspiel, dass ich halt wenigstens da irgendwie alles unter Kontrolle habe halt. Ja, definitiv. Wenn du jetzt so nackig vorm Spiegel stehst mit deinen 54 Kilo und dich anschaust, findest du dich so schön? Nee. Zu dick. Zu dick. Also du hättest gern noch wie viel Kilo runter? Kann ich in Kilos nicht sagen. Hm. Ab wann findest du dich denn schön? Kann man das so erklären? Ja, das Problem ist ja, dass ich weiß, dass mein Selbstbild ja völlig zerstört ist. Hm. Also ich lebe ja mit einer Krankheit und habe sie halt akzeptiert und weiß halt dementsprechend auch darüber Bescheid und weiß halt auch, dass mein Selbstbild halt nicht stimmt. Also sei es halt, wenn ich mich auf Bildern zum Beispiel sehe, dann sehe ich mich anders als im Spiegel. Also auf Bildern kann ich dann schon mal sehen, dass ich denke, das ist jetzt aber wirklich doch ganz schön dünn. Oder in Klamotten, wenn die dann wirklich schon schlabbern, dann denke ich auch, aber im Spiegel ist das völlig anders, völlig. Also Stefanie, ich habe dich gerade gefragt, ob du das aus wirklich eigener Überzeugung heraus gemacht hast, diesen Therapieversuch, der ja dann traurigerweise gescheitert ist. Da hast du gesagt, am Anfang ein bisschen vielleicht auch wegen des Freundes. Ich finde, sowas muss man immer aus ganz tiefer Überzeugung selbst wollen. Mhm. Und ich glaube, nach 6 Jahren hast du jetzt schon einige Täler und Höllen durchschritten und weißt, in welchem Gefängnis du sitzt. Ja. Diese Krankheit ist ein Gefängnis. Ist ein fürchterliches Gefängnis, die einen Menschen auf Dauer sehr krank machen kann, seelisch, das merkst du ja auch schon, wie du es gerade gesagt hast, auf Dauer auch körperlich. Und man kann sehr schwer daran erkranken, das weißt du auch alles, muss ich ja gar nicht sagen. Ja, klar. So. Wenn du jetzt einmal eine so wirklich erbärmliche Erfahrung gemacht hast mit diesem Therapeuten, finde ich das ganz schlimm. Und kann dich auch gut verstehen, wenn man schon so angeschlagen ist und sich dann traut, endlich mal irgendwo hinzugehen und dann redet ein Typ so einen Schwachsinn. Ja, genau. Also deswegen fällt mir jetzt halt auch der neue Schritt in die Richtung halt unglaublich schwer. Aber ich möchte dich sehr, sehr ermutigen, Stefanie, dass du diesen neuen Schritt unternimmst. Das ist eine ganz einfache Logik, weil du so gar keine andere Chance hast. Die Alternative zu diesem Schritt ist, dass du weiter hungerst und immer mehr abnimmst und krank wirst oder dass du weiter erbrichst und dass dein Körper abbaut und du seelisch und körperlich irgendwann wirklich komplett in der Gosse liegst. Ja, ich habe halt immer die Hoffnung, also es gab ja auch Phasen, wo ich dann wieder relativ normal gegessen habe. Klar, immer noch mit den Gedanken, was isst du da gerade, wie viel ist das, was macht das aus, wie kannst du das wieder ausgleichen, aber wo es dann halt auch körperlich wieder relativ gut ging und ich habe halt immer die Hoffnung, dass das halt ja auch wieder so kommt und jetzt ist halt gerade wieder so ein Tief. Mh. Pass mal auf, die Hoffnung, ich finde auch immer gut, wenn man Hoffnung hat, dass man es alleine schafft. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Wenn man einmal 6 Jahre gekämpft hat und es 6 Jahre nicht geschafft hat, ist das ein Indiz dafür, dass du es nicht schaffst alleine. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sich gute Hilfe von außen sucht. Mit der dicken Unterstreichung gute Hilfe von außen sucht. Ja. Denn ich glaube, du sehnst dich nach nichts anderem als nichts mehr als ein relativ normales Leben zu führen. Ja, vor allen Dingen, also was mich halt sehr belastet, ist halt meine Freunde, Familie leiden zu sehen, weil zum Teil wissen sie es halt. Ich meine, das lässt sich auch nicht unbedingt sehr verstecken. Ja. Obwohl man halt alles dafür tut, aber ja. Jetzt zum Beispiel in der Zwischenzeit, wo halt körperlich nicht wirklich zu sehen ist, was passiert ist oder was mit mir los ist, haben meine Freunde dann halt auch gedacht, okay, jetzt ist wieder alles okay, jetzt ist sie ja wieder über den Berg so, ne, als ob das nur so eine Phase wäre. Und meine Freundin hat jetzt letztens halt, habe ich die getroffen und dann hat sie halt gesagt, bist du wieder drin? Und meine Antwort war halt, ich war nie raus, weil nur weil ich halt dann körperlich wieder besser aussehe oder mehr Gewicht habe, ist seelisch schon lange nicht alles wieder in Ordnung. Ich sage dir, wenn du nichts unternimmst, gehst du vor die Hunde. Das sage ich dir mit aller Ernsthaftigkeit. Ich sage dir mit aller Ernsthaftigkeit aber auch, dass du eine sehr, sehr gute Chance hast, da rauszukommen. Und dass man dich heilen kann. Du musst, wenn du an die richtigen Leute gerätst und in die richtige Klinik, und darüber werden wir dich sehr gerne gleich noch informieren, wo und was am besten für dich ist, hast du eine richtige saugute Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Und diese Chance nutzt. Du bist 24 Jahre alt. Du hast jetzt schon 6 Jahre deines Lebens vergeudet mit dieser erbärmlichen Erkrankung. Ja. Jetzt muss es bergauf gehen. Und wenn du den Entschluss fasst und auch den Willen hast, sage ich dir, dass du das schaffst. Das schaffst du. Es sind schon Menschen aus dieser Krankheit herausgeholt worden, unter fachkundiger Betreuung, die noch viel länger und noch viel schlimmer darin verwickelt waren. Du bist auch schon sehr schlimm verwickelt, aber es kann immer noch schlimmer kommen. Ja. Jeden Tag, den du eher dich entscheidest, in eine gute Therapie zu gehen, vielleicht sogar in eine Klinik, ist ein für dich gewonnener Lebenstag. Ja, das stimmt schon. Schon richtig. So. Aber es kostet halt so viel Überwindung. Stefanie, was kostet dir denn deine Erkrankung an Kraft? Ja. Das weißt du, muss ich ja gar nicht sagen, was das für eine Kraft kostet, diese Erkrankung. Dagegen ist die Kraft, die du aufwendest, eine gewisse Zeit aufwendest für eine Therapie, ist sehr gering dagegen. Letztendlich, wenn man es nebeneinander stellt. Obwohl ich dir recht gebe, dass es am Anfang natürlich sehr schwierig ist. Ja, ich finde es auch schwer, da jemanden Passendes zu finden. Also, so, und da sind wir jetzt beim richtigen Thema. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Peter, mein Psychologe, wird dich anrufen. Es gibt mittlerweile in Deutschland so hervorragende Spezialisten für Essstörungen. Da wäre es doch gelacht, wenn wir für dich nicht auch einen guten Ansprechpartner finden. Damit du schnell diese schlechte Erfahrung vergisst, die du gemacht hast. Ja. Liebe Stefanie. Ich würde gerne nochmal so ein desensibilisieren für die Leute, die halt als vielleicht jetzt zuhören und auch irgendeinen Freund, Familienmitglied haben, die halt auch diese Krankheit haben. Also ich habe das halt bei mir gesehen, dass mich ganz viele Menschen halt irgendwie drängeln zu essen, drängeln bei mir zu sein, mich zu kontrollieren. Das sollte man nicht tun, das bringt nämlich gar nichts. Genau, ja. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Das macht es schlimmer, genau. Stefanie, du legst bitte auf und wirst sofort von uns angerufen, von meinem Psychologen. Super, vielen Dank. Alles Gute und viel Erfolg wünsche ich. Alles Gute. Danke auch so. Tschüss. Dominik, 30, guten Morgen. Ja, hallo. Dominik, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Folgendes, und zwar, ich bin Callboy. Du bist Callboy? Ja, genau. Ah, hatten wir gestern nicht. Gestern hatten wir das Thema Rotlicht, Milieu. Da habe ich hinterher so gedacht, naja, wir hatten einen, jemanden, der als Stricher arbeitet, schon sehr früh angefangen hat, mit 15. So, aber weiter nichts und weiter niemanden. Jetzt haben wir dich und du bist Callboy. Genau, richtig. Also hauptberuflich bin ich Koch und nebenberuflich mache ich eben diesen Callboy-Job. Ach, das ist ja lustig. Du bist hauptberuflich Koch. Ja, genau. Und verdienst ja nebenher ein bisschen was als Callboy. Ja, also ich mache das, also... Wie gesagt, als Nebenjob, ich mache das schon über mehrere Jahre, also quasi schon fast über 6 Jahre. Ja? Ja, und... Wie oft machst du es denn so in der Woche? Ja, also das variieren, ne? Also das sind mal zwischen 5 oder 6 Frauen, das kann aber auch mal mehr oder weniger sein. Ja, also du bedienst ausschließlich Frauen oder auch Männer? Nee, nur Frauen. Nur Frauen? Also, ja. Es gibt viele Männer, die sich ja auch für die Männerwelt eben auch dort zur Verfügung stellen, aber das tue ich nicht. Das tust du nicht? Was sind das für Frauen, die deine Kundinnen sind, die du ja dann beglückst? Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also das ist mal die gehobene Schicht. Ja, genau. Mhm, ja. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber auch mal sind es eben normale Frauen, die aus eben normalen Verhältnissen kommen, also die quasi vielleicht auch in der Ehe vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden oder so, das weiß ich nicht. Man hört ja immer so, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, du wirst es uns jetzt bestätigen können oder richtigstellen, dass in solchen Situationen Frauen eher gerne mal reden wollen und es gar nicht so um Sex geht. Ist das so? Das ist mir auch schon passiert, ja. Aber nicht hauptsächlich? Nicht hauptsächlich, nein. Aber es ist mir auch schon passiert. Es geht auch einfach mal, dass es auch mal sein kann, dass ich einfach nur mit dir ausgehe oder so. Ach so, das auch. Also schön essen, gut unterhalten und kein Sex, nichts Erotisches. Ja. Genau. Wie ist denn das in der Regel? Gehst du zu den Frauen nach Hause oder kommen die zu dir? Also tatsächlich ist es so, also dass ich zu den Frauen nach Hause gehe, also oder sprich eben dahin, also wo die Möglichkeit eben für die da die Möglichkeit dann irgendwo haben. Ja. Kann das im Hotel auch schon mal sein? Das kann auch da sein, ja. Kann auch sein. Mhm. Nun gehe ich davon aus, dass du nicht jede Frau. Wie alt sind die übrigens die Frauen ungefähr so die Spanne von bis? Also Mal kommt es dabei also vor, dass dann so, also unter meiner Grenze liegt, also so von 18 bis 30. Ja. Aber im Hauptsächlichen ist es eigentlich so über 30. Ne? Über 30 bis, was war deine älteste bisher? Ja, so 45, würde ich sagen. 45, ja. 45, so. Nun gehe ich davon aus, dass das nicht immer Frauen sind, die du unbedingt auch sehr scharf findest. Richtig. Wie geht das? Wie kannst du dann eine Erektion bekommen? Also, da ist bei mir so ein Hebel, sag ich mal im Kopf, den klicke ich um und dann geht's. Also anfangs hatte ich damit Schwierigkeiten, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, glaube ich. Was heißt der Hebel? Denkst du dir dann irgendwelche geilen Fantasien zurecht? Ja, genau, so ungefähr, ja. Und bist dann quasi in deiner Fantasie und wirst dadurch scharf und dann geht's ran an die Frau. Genau. Ja. Also muss man sagen. Ja. Ja. Hast du eine Freundin? Ich hatte eine. Ja. Ich habe das auch versucht, miteinander zu koordinieren, aber das hat da nicht so ganz hingehauen. Was heißt koordinieren? Hast du es ihr erzählt? Ja, ich hatte das einmal, in einer Beziehung hatte ich das dann erzählt. Das hat dann aber, wie gesagt, also war ein Fehlschlag, also weil die hatte, kam damit überhaupt gar nicht klar. Also sie sagte zuerst, sie käme damit klar oder würde es versuchen, damit klarzukommen, aber. Aber kann man ja auch verstehen, ne? Ja, sicher, klar. Ich habe auch versucht, mit ihr darüber zu sprechen und so weiter, aber naja. Und jetzt bist du solo? Jetzt bin ich solo, ja. Das ist wahrscheinlich der Preis dafür, dass du das machst, dass du eigentlich keine Freundin findest, die das mitmacht. Das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich der Preis dafür, ja. Ja. Wir haben gestern auch viel über Geld gesprochen und die Mädels haben teilweise da Summen genannt, da schlackerten uns die Ohren. Wie ist das bei dir? Was nimmst du pro Frau? Ja, das kommt ja eben drauf an. Also ich passe mich da so an. Also wie gesagt, ich sehe das, aus welcher Schicht diese Frau kommt. Also das merke ich dir an, so vom Erscheinungsbild her und ja. Wenn ich sehe, das geht zum Hotel hin und so, dann schwanken meine Preise natürlich dann auch dementsprechend höher. Ja. Also nehmen wir mal so einen Durchschnitt, Mittelschicht. Frau ist Realschullehrerin, ist 32, hat irgendwo eine normale Wohnung, vielleicht eine Eigentumswohnung, könntest du vielleicht so erkennen. Mhm. Und die bucht dich jetzt für eine Stunde. Was kostet das? Ja, da würde ich schon so ab 200 Euro machen. Ne? Ab 200 Euro, ja. Mhm. Also die Preise gehen dann, was war das Höchste, was du bisher eingenommen hast mit einer Frau? Ja, so um die 500 Euro. Also, ja. Aber du gehst deinem normalen Beruf als Koch auch noch nach. Genau, richtig. Also ich bin da Realist dran geblieben, weil wo ich das damals angefangen habe, also da war ich noch gerade in der Lehre. Mhm. Also ich meine, das war ganz schon verlockend und so. Ich habe dann trotzdem mir selber gesagt, so ich mache das jetzt zu Ende in die Lehre. Ja. Und geht das dann weiter, also macht das Ganze nur nebenberuflich. Also ich finde das natürlich sehr gut, dass du da so klug und besonnen rangehst, aber die Verlockung, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist doch sicher groß, dass man sagt, ach, hier kann ich auf diese Art und Weise schnell Geld verdienen, da muss ich nicht 8 Stunden irgendwie in der Küche stehen und Kotelett braten. Ja, sicher, klar. Natürlich, auf der einen Seite schon. Ja, aber trotzdem sagst du, ich ziehe das so durch. Wie lange willst du es denn noch machen, so nebenher? Ja, ich denke noch ein paar Jahre. Mhm. Und ich denke mal, dann ist finito, ne? Ja. Wie ist das mit Schutz? Ist es immer klar und eindeutig, dass du mit Kondom? Selbstverständlich. Ja. Das, oder gibt es das schon mal Frauen, die sagen, ich möchte ohne Kondom? Nee, also auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Also hat auch noch nie eine Frau den Wunsch geäußert? Mhm. Nee. Wie ist denn das so in deinem Umfeld? Freundeskreis, Eltern, wissen die das oder ist das komplett geheim? Nee, die wissen das. Aber das Problem ist eben, also jetzt hier mein Umfeld, also jetzt wissen die das natürlich nicht. Also es wissen nur zwei Leute jetzt in meinem Umfeld, aber meine Familie und so, die haben sich alle von mir abgekapselt. Mhm. Und das muss ich eben mit leben. Also. Ja, wir hatten ja gestern den Fall, was mich total erstaunt hat, erzählte eine Anruferin, dass die Eltern dann ganz locker mit umgehen und dass sie selbst in einem Ort, sie wohnt in einem kleinen Ort, die Leute nicht da sehr... ja, sehr distanziert reagieren. Aber das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Ja, sicher, klar. Aber Mensch, Dominik, du opferst aber viel. Du opferst deine Liebe. Ja. Du opferst den guten Kontakt zu deinen Eltern für dieses Zeug. Ist es das wert? Ja, Domian, da fragst du mich was. Das fragst du dich oft? Was soll ich machen? Ja, ich meine, ja, aber du bist doch in der luxuriösen Situation. Du kannst doch aufhören, weil du einen Beruf hast und einen Job hast. Ja, sicher, aber auf der anderen Seite fehlt es mir dann, ne? Ja, was machst du denn mit diesem Geld, was du dazu verdienst? Tja, ich leg's an, ne? Du legst es an oder verprasst es? Nee, ich leg es an, aber teilweise, klar, ich meine, wer geht da nicht gerne mal dran, ne? Also wenn das Geld da ist, klar. Ja. Aber hauptsächlich lege ich das an, ne? Also ich leg's mir auf Seite, ne? Ja. Ja, immerhin, also das ist doch auch schon mal ganz gut. Wie viel hast du denn da schon jetzt in der Zeit zusammengespart? Ja, das sind schon Einige tausend. Ja. Gibt es eigentlich überhaupt einen, vielleicht einen Freund zumindest, der das weiß und mit dem du auch darüber sprechen kannst? Ja, gibt es. Gibt es? Ja. Mhm. Gott sei Dank. Ist der auch in dieser Art und Weise tätig? Nee, gar nicht. Nee. Und was sagt er zu dir? Ja, er sagt zu mir, ich muss es selber wissen. Ne? Also er an meiner Stelle könnte das nicht. Ne? Also weil er würde sich dann auch alleine fühlen. Und so, ne? Ich bin ehrlich. Es gibt schon mal Momente, also, wo ich mich auch alleine fühle, aber trotzdem, also ich möchte das gerne weitermachen. Ne? Als deine Freundin dich ja verlassen hat, hat die dich so ganz klar vor die Alternative gestellt, entweder ich oder dieser Nebenjob? Nee, also so klippenklar nicht, aber sie ist ja aus dem Grund eben gegangen. Ne? Also wenn du gesagt hättest, okay Mädel, ich finde dich so toll und liebe dich sehr. Ich lasse das sein. Ich gebe es für uns auf, dann wäre sie geblieben. Ja. Hast du überhaupt noch Lust auf Frauen, wenn du so beruflich quasi mit Frauen so oft schläfst? Doch, habe ich. Das schon. Ja. Aber Dominik, ich glaube, dass du da wirklich allmählich in eine Sackgasse gerätst. Dass da schon eine Unzufriedenheit ist und vor allen Dingen eine Einsamkeit. Hast du ja gerade auch selbst angedeutet. Ja, gut. Zieh frühzeitig die Notbremse. Du kannst das ja abbuchen unter interessante Erfahrungen, hast es eine Weile gemacht und hast auch deine Kohle verdient und dann ist es auch gut und lass dich auf ein Leben ein, was dir letztendlich auch deiner Seele und deiner Psyche gut tut. Ja, aber ich denke, auf der anderen Seite wird es mir dann auch wieder fehlen, ja? Ja, man kann nicht alles haben. Aber ich bin nicht dazu da, dir da moralisch ins Gewissen zu reden. Ich sag's dir nur mal so, weil wir uns jetzt so unterhalten. Wann hast du das nächste Date mit einer Frau? Jetzt im Moment, ja, da müsste ich jetzt nachgucken. Achso, im Terminkalender. Ja. Dominik, wie auch immer, entscheide dich für dich, für den richtigen Weg. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, Domian? Ja. Kriege ich noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Hier ist Johanna und Johanna ist 24. Guten Morgen, Johanna. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Morgen. Johanna, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich eine chronische Darmentzündung habe. Das nennt sich Crohn und dass ich dadurch, wenn ich einen Schub habe, 2 bis 4 Wochen dann immer mich nicht mehr raustraue. Ich habe auch einen Beruf. Was machst und, du? Ich bin im Büro, also als Bürokauffrau. Ja. Und warum traut man sich dann nicht mehr raus? Was bedeutet das, einen Schub? Erstens ist das so, dass du so zwischen 20 und 40 Mal am Tag auf die Toilette gehst. Ach du. 20 bis, heißt, 40, bis 40 Mal? Genau. Hat man dann Durchfall? Dann hat man Durchfall, ja. Genau. 20 bis 40 Mal, das muss man sich erstmal, man kennt ja, also wir, die nicht eine solche Erkrankung haben, kennen das ja vielleicht, wenn man mal so eine Magen-Darm-Grippe hat und dann immer zu aufs Klo muss. Und das ist ja dann auch irre anstrengend und unangenehm. Mhm. Dann kannst du nicht zur Arbeit gehen. Dann kann ich nicht zur Arbeit gehen. Ich treffe mich dann logischerweise auch mit niemandem. Und weil ich das aber nicht öffentlich sage, weil Thema Toilette ist ja nicht so das super Thema. Mhm. Darüber spricht man auch nicht. Mhm. Bin ich dann wo nach außen einfach irgendwie, was hat sie denn schon wieder? Ja. So, das ist so im Prinzip so zweimal im Jahr. Und weil ich es auch bei der Einstellung nicht gesagt habe, was ja ein Problem ist. Ja. Weil wenn du sagst, wenn du von vornherein sagst, ich habe es nicht, dann darfst du auch nicht zwischendurch mal sagen, ich habe es, weil dann kann es dir passieren, dass du sofort weg bist. Mhm. Ja, und das belastet mich einfach ein Stück weit, weil ich würde ganz gerne das ganz klar sagen, oder zum Beispiel, wenn ich so lange zu Hause bin, natürlich fragen dich dann die Nachbarn, haben sie es schon wieder frei? Ja. Und dann denke ich mir, dann lächle ich so ein bisschen blöd vor mich hin. Aber was sagst du denn dann in der Firma, wenn du nicht da bist? Na, dann sage ich irgendwie, ich habe Grippe oder ich... Und den Nachbarn? Nachbarn? Was sagst du den Nachbarn? Ja, da bin ich halt total genervt und sage, die sollen sich um ihren eigenen Mist kümmern. Mhm. Und mir fehlt so einmal so ein bisschen so, dass ich sage, wie kann ich es dann klar formulieren? Gleichzeitig sage ich mir, es geht doch diese Nachbarn direkt an, was ich mache, was ich habe. Mhm. Und es nervt mich, dass so irgendwelche Leute so viel Langeweile haben, dass sie so sagen, ja, sag mal, dass den auffällt, ne, dass du denn zu Hause bist. Genau, ja, genau. Genau. Spielst du allen Leuten Theater vor oder gibt es Freunde oder Verwandte, die das wissen? Also so innerhalb der Familie natürlich schon. Die wissen Bescheid. Die Bescheid wissen, ja. Weil ich bin auch schon mal operiert worden. Ich kann ja schlecht sagen, ach, ich bin hier nur im Krankenhaus. Also innerhalb der Familie natürlich schon, so ganz enge Bekannte wissen es auch. Mhm. Aber ich habe einfach nicht den Mut, wirklich so ganz klar darüber zu sprechen, weil ich so ein Stück weit auch Angst habe, stigmatisiert zu werden. Hm. Wie lange hast du diese Erkrankung? Also ich habe die seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Du hast gerade gesagt, also ich frage dich, ist das Morbus Crohn, was du hast? Morbus Crohn ist das, genau. Morbus Crohn. Hm. Schwere Erkrankung des Darms. Genau. Wenn du... noch eine Frage zu deinem Krankheitsverlauf. Das verläuft ja auch immer unterschiedlich bei den jeweiligen Patienten. Du hast so Schübe. Wenn du diese Schübe nicht hast, ist das dann relativ normal bei dir? Oder hast du eigentlich permanent Probleme mit dem Darm? Also ich würde sagen, für meine Verhältnisse ist es ziemlich normal. Wenn ein anderer, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Mal am Tag einen Stuhlgang hat, ist es sicherlich nicht normal. Aber das hast du für schon. Mich, ja, also so... Für mich ist es dann im Prinzip normal, wo ich sage, Gott, 3 Mal am Tag ist nicht hochdramatisch. Ist das denn dann auch immer Durchfall? Das ist immer verschieden. Ja. Kannst du essen, was du möchtest? Also, ich habe festgestellt, dass wenn ich bestimmte Sachen weglasse, Weizen und Milch, geht es mir besser. Obwohl mir da auch schon mal vom Arzt gesagt wurde, das ist Quatsch, sie reagieren da drauf, nicht laut Test. Und da ist es aber so, dass ich mir gesagt habe, ich verlasse mich jetzt auf mich. Ja, wenn du den also Eindruck hast, weg. Ja, genau. Genau, weil ich habe es nämlich mal gehabt, was ganz typisch bei diesen Schüben ist, du kriegst Cortison. Mhm. So, und da habe ich damals auch das Gefühl gehabt, nimm das Cortison nicht, du reagierst da drauf. Und dann habe ich das in großen Mengen gekriegt, immer wieder gesagt, mit mir stimmt was nicht. Ich musste nicht mehr schlafen, war total überdreht. Im Endeffekt war es dann so, dass ich nach einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie gelandet bin, weil ich durch das gerade so eine Psychose gekriegt habe. Ach du lieber Himmel. So, ja, das ist mir dann ewig, ewig lange ist mir gesagt worden, das stimmt nicht. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Kann ich ja gar nicht mit nach außen gehen. Mhm. Ja, weil sobald du sowas sagst, dass du mal in der Psychiatrie warst, kein Mensch will hören, dass es durch Cortison entstanden ist. Wobei das mittlerweile schon oft zu lesen ist, dass Cortison Psychosen auslösen kann. Also das wundert mich jetzt nicht, wo du mir das sagst. Ich habe das schon einige Male traurigerweise gehört. Nicht nur hier im Rahmen einer Sendung, sondern auch im Bekanntenkreis, ja, definitiv. Weil ich meine, was mich zum Beispiel sehr wundert, darüber habe ich eigentlich gar nicht reden wollen. Ich habe dann irgendwann wirklich, ich bin total aus dem Leben gerissen und mir war auch nicht klar, dass es eine Psychose durch Cortison war. Mir hat man alle möglichen Diagnosen gestellt, Schizophrenie und was nicht alles. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, du verlierst total den Boden und trotzdem bin ich wieder zurückgekommen. Ich habe wieder in meinem Beruf wieder arbeiten können, obwohl ich wirklich 2 Jahre lang gedacht habe, ich bin jetzt verrückt. Warum auch immer. Geht es dir denn? Und durch rein, bitte? Ja, bitte, entschuldige. Und durch reinen Zufall hat jemand nämlich dann gesagt, weißt du eigentlich das durch Cortison, weil ich erzählt hatte, ich glaube, das war irgendjemand im Zug, dass manchmal ist es ja so, wenn du den gar nicht kennst, dann erzählst du plötzlich, hat sich so ergeben. Dann hat er gesagt, weißt du eigentlich, dass es dadurch, oder wissen Sie, dass es dadurch kommt, so. Ja. Und dann habe ich tatsächlich den Mut gehabt, gegen dieses Krankenhaus zu klagen. Das zieht sich jetzt hin ohne Ende. Du bist doch eine Powerfrau. Ach, findest du? Also wenn du dann in all der ganzen Misere dann auch noch sowas anzetteln kannst, ist das natürlich nicht schlecht. Lass mich mal kurz fragen, bevor wir in die Details gehen. Aber bist du stabil im Moment? Relativ stabil. Ich bin ganz erstaunt, dass du sagst, ich bin eine Powerfrau. Weil wenn ich nach außen gehe, bin ich vielleicht mittlerweile wieder jemand, der es aussieht, als wenn er ein rundes Leben hat. Mhm. Wenn ich in meiner Wohnung bin, dann weiß ich ja, wer und was ich selber bin. Ja. Ich weiß, dass mich zum Beispiel diese Klage total nach unten zieht, weil die schießen so auf mich ein von der Gegenseite. Und was du jetzt sagst, das ist doch bekannt. Die haben das erst abgeleugnet. Mhm. Dann verunglimpfen die mich total. Ich finde auch niemanden, der irgendwie sagt, ich habe was Ähnliches erlebt. Ich helfe dir. Hast du jemand, die mal so ein Buch darüber geschrieben hat, dann habe ich mit ganz viel Mühe die kontaktet, habe gesagt, kannst du mir, wenn du schon so viel zusammengesucht hast, mir helfen? Vielleicht, und dann bist du so geschockt, dass so jemand sagt, nee, ich habe nichts erreicht, warum soll ich dir helfen? Vielleicht können wir dir da gleich auch noch ein bisschen das finde ich super. Vielleicht. Mhm. Ja, hast du einen Freund? Nee, ich hatte vorhin erzählt, dass das vor kurzem auseinandergegangen ist. Einfach weil, wie gesagt, wenn ich dann, wir haben getrennt gewohnt und wenn es mir nicht gut ging, habe ich dann irgend sowas erzählt. Ich kam mir da selber ganz blöd vor. Und ich kann verstehen, dass der andere dann 1000 Gedanken hat, was es denn ist. Ich mochte dann auch nach also. Ach, du hast ihm das auch nicht, du hast ihm das auch nicht erzählt? Nee, total blöde, weil ich habe gedacht, so, pass mal auf, das ist eklig. Ja, aber das ist jetzt so ein Punkt, jetzt will ich mal einhaken. Ich habe zwar so den Eindruck, dass du schon eine sehr massive Frau sein kannst nach außen. Mir ist auch klar, wenn man dann alleine zu Hause ist, dann sieht man sich selbst, wie man ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass du etwas mehr nach außen gehen müsstest. Also, dass du deinem Freund zum Beispiel nicht sagst, was du hast, finde ich nicht... Ja, wirklich. Mhm. Ich finde auch, ich weiß jetzt nicht, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen das bei dir da hat, wenn du... Dann würde ich, also, ja, das reicht, mich fristlos zu kündigen. Ja gut, da bist du natürlich jetzt in den Zwickmühle geraten. Mhm. Generell finde ich das eine ganz normale Erkrankung, wie 1000 andere Erkrankungen auch, vor der man sich natürlich nicht schämen muss oder ekeln muss. Mhm. Weiß Gott nicht. Mhm. Und weißt du, Johanna, auch so meine Lebenserfahrung ist, je offensiver man mit etwas umgeht, was einem eigentlich ein bisschen peinlich ist, desto besser funktioniert das. Und desto besser fühlt man sich auch dabei. Aber wie gehst du denn damit um, wenn du angegriffen wirst? Natürlich werde ich angegriffen zwischendurch. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann kann ich mich nicht mehr wehren. Mhm. Wenn irgendjemand, was weiß ich sag dann wieder irgendwie eine Verabredung ab mit Freunden und sagen die, ach, hast du schon wieder deine Durchfälle da? Was sind denn das auch für Freunde? Du hast eine schwere Darmerkrankung. Mhm. Wenn die sagen, hast du schon wieder deine Durchfälle, dann kannst du die Freunde auch in der Pfeife rauchen. Natürlich. Und was meinst du, wenn ich danach sagen würde, ich war in der Psychiatrie und darum ist mir die Klage so wichtig, wenn ich schwarz auf weiß habe, es ist dadurch entstanden, dann glaube ich, könnte ich ein bisschen mehr klarer sagen, wisst ihr was, ihr könnt denken von mir, was ihr wollt. Ich habe schwarz auf weiß, durch was das entstanden ist. Oder weil so bist du immer wieder im Angriffsbereich. Das heißt, wenn du ein ruhiger Mensch bist, bist du angegriffen. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir dir versuchen mal in dieser Hinsicht gib mir doch mal einen Tipp, weil ich habe zufällig vor ein paar Wochen oder so, hast du was von deinem privaten Leben erzählt und hast auch gesagt, oh Gott, es hat lange Schritte gebraucht, bis ich überhaupt nach vorne gegangen bin. Mhm. Ich meine, du bist sicherlich jemand, ich sage es mal so, lässt dir nicht ans Bein pinkeln, ich drücke mich jetzt mal einfach mal so aus. Aber was würdest du denn jemand sagen, der vielleicht nicht so tough ist, wenn er mit solchen Angriffen umgeht? Weil ich kann mir vorstellen, dass du auch mit ganz vielen Angriffen hast umgehen müssen. Wie oder was würdest du mir sagen oder anderen Leuten? Wie geht man dann damit um? Das ist natürlich jetzt eine Situation, wo ich nicht mit einem Satz dir das sagen kann, so und so muss man das machen. Das geht nicht. Da müssen wir jetzt die Details, was für Angriffe das sind das geht nicht. Ich will aber, damit mir nicht die Zeit noch mehr wegrennt, auf jeden Fall dich jetzt zurückrufen lassen. Es geht jetzt darum, dass wir dir mal konkreter auch ein paar Sachen vielleicht an die Hand geben können und dir helfen können. Das wäre ganz wichtig. Dafür musst du auflegen und dann würden wir uns wieder bei dir melden. Alles von meiner klar, Seite aus hier jetzt schon mal wirklich alles Gute und sei offensiver mit deinen Unzulänglichkeiten. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Alles Liebe wünsche ich dir. Okay. Dir auch. Tschüss. Ciao. Und herzlich willkommen, Sandra, 28. Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Und was geht's bei dir, Sandra? Ja, es ist nicht so was Schönes. Das davor war auch nicht so schön, aber mein Freund hat sich vor 5 Wochen das Leben genommen. Wie alt ist dein Freund geworden? Der war 32. Wie lange wart ihr zusammen? Also wir waren fast genau ein Jahr zusammen. Ja. Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Nein, nicht wirklich. Wir vermuten es nur, also beziehungsweise ich und meine Schwester, wir vermuten, dass er mir irgendwie mein Leben wieder einfacher machen wollte. Keine Ahnung. Er wollte dir dein Leben einfacher machen, indem er sich umbringt? Ja, das ist wirklich krass, ne? Also ich finde ja nun gar nicht, dass es dadurch einfacher geworden ist. Ich finde, dass es einfach nur alles schlimmer geworden ist. Moment mal. Zunächst einmal, wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich aufgehangen. Wieso glaubst du, dass er dir das Leben einfacher machen wollte, indem er sich... Ja, weil er das so in seiner letzten SMS so formuliert hatte. Ja, aber was steckt dahinter? Ja, und er hätte seinen Aufenthalt verloren. Er war kein Deutscher, er war Iraker. Mhm. Und hatte seinen Aufenthalt verloren durch seine Ex-Freundin, weil sie eifersüchtig war, keine Ahnung, nur materiell gedacht hat. Sie wollte Geld von ihm für diese Unterschrift, weil die hatten ein Kind gemeinsam, wenn es sein Kind ist. Und und da fing dann das ganze Theater an. Also er hat seinen Aufenthalt verloren. Wir haben dann wieder eine Duldung erkämpft und dann mussten wir wieder einstecken, dass wir wieder einen Widerspruch bekommen haben, dass er abgelehnt wurde. Verstehe, ein riesen Bürokrieg hat da hinter euch gelegen. Wo hat er sich denn erhängt? Bei mir in der Wohnung. Bei dir in der Wohnung? Ich wohnte zu der Zeit. Bitte? Also ich wohne jetzt wieder bei meinen Eltern. Also wir sind zusammengezogen. Wir sind am 1.10. zusammengezogen. Und bei dir in der Wohnung? Und du hast ihn dann auch gefunden? Ja, mit meiner Schwester zusammen. Wie war das? Warst du irgendwie arbeiten oder warst du weg oder wie? Na, ich war bei einer Freundin und bin früh nach Hause gekommen. Er hatte schon vorher so komische Nachrichten geschrieben wie, komm bitte nicht nach Hause, erst wenn ich weg bin. Und die letzte Nachricht war dann, ich gehe jetzt meinen Weg, damit du endlich wieder glücklich bist und auf deinen Beinen stehen kannst und ich gehe meinen. Und hattest du da schon so eine Ahnung? Oder nee, gar nicht, überhaupt und dann nicht. Bist du nach Hause, und dann bist du nach Hause gegangen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe 2 zugebundene Türen gefunden und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich dachte erst noch... 2 zugebundene Ja, die Türen. Waren von hinten zugebunden. So. Ja, und dann? Ich dachte mir so, was ist das für ein Kindergarten hier? Kann der nicht einfach sein Zeug nehmen und gehen? Weil ich war auch sauer, ja? Das ist auf einmal so, ich wusste ja nicht, hat er jetzt eine andere? Was ist los, ja? Ja, und wo hast du ihn dann gefunden? In welchem Zimmer? Hinter den Türen. Wir haben, also meine Schwester, die hat dann so einen Hocker geholt und hat gesagt, jetzt gucke ich mal, was dahinter los ist. Und da habe ich sie weggestoßen und ich habe selber geschaut. Gott, das muss ja, ganz schlimm für dich gewesen sein. Oh ja. War er da schon verstorben? Nee, da war er noch nur bewusstlos erstmal. Aber er hing an der Decke oder wo? Ja, der hat sich an solchen komischen Dingern, der hat so Dinger über die Türen gelegt und hat sich da so Draht dran gemacht oder Kabel oder so. An der Tür. Ich habe dann die Türen aufgerissen und dadurch ist auch die ganze Dings runtergefallen und er ist unter meinen Lippen auf jeden Fall eingeschlafen und dann am Ende. Ach so, er ist dann in der Wohnung verstorben noch. Mhm. Das tut mir wirklich sehr leid für dich, Sandra. Das ist natürlich ein unfassbarer Schock, wenn man sowas erlebt hat und sich dann tausend Gedanken auch macht, warum, wieso, bin ich schuld, hätte ich was tun sollen und so weiter. Ja. Meine Sendung ist rum. Ich werde aber jetzt veranlassen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal, okay? Okay, bis dann, tschüss. Danke dir, tschüss. In der Technik, Mandy Pietschmann. Bis morgen, ihr Lieben. Bis dann, ciao.